Now Hey, I'm. hey, hey. So, oh, kannst du mal dein Mikrofon in die Kamera bringen? Now I'm only Ja, perfekt. young, but that girl. Es funktioniert. Aber ich habe dich auf Internal Delay. Ich habe das Okay. Internal Delay auf Null gestellt. Aber ich sehe dich jetzt Ja. in Parallel, in Time, in Sync mit dem Video von Ninbot und dem Sound von Ninjam. Ist so wie wir es haben wollen. Fantastisch. Wie sieht's bei mir aus? Siehst du Ja, mich? du bist auch in Sync. Siehst du mich Ja, es in Sync funktioniert. mit dem Ninja Gut, Sound? sieht gut, gut perfekt Sync, perfekt Sync. Perfekt Sync, perfekt, Yes. perfekt Sync. Yeah. Und jetzt kannst du noch Jetzt kannst du noch den Extra Delay, das ist ein Fader, da kannst du jetzt auch mal eine halbe Sekunde noch nach vorne schieben. Ja? Oder ja, perfekt. Ich schreibe mal gerade an den Nein, Tom, du bist vielleicht perfekt der hat ja Sync. Zeit, auch mal Ist gerade nicht nötig. reinzukommen. Ja? Weil gestern habe ich es mit Mendex ausprobiert. Das hat nicht geklappt. Ja. Ja. Okay. Weil gestern habe ich mit Mendex ausprobiert. Das hat nicht geklappt. Ich schreibe gerade an Tom.